Disco-Kugel, sie dreht sich weiter und ihr könnt euch selbst davon ein Bild machen via fm4orf.at. Da gibt es das Visual zu dem, was hier on air geschieht. Noch 2 Stunden präsentieren wir euch den Tag der DJs und Clubs aus dem Forum Stadtpark in Graz und die nächsten 60 Minuten seid ihr in sehr guten Händen. Artist Profile. Philippa und Zwanko. Disco 404 Graz. Hallo, ich bin Philippa. Ich bin Teil von Disco 404 DJ Collective und Label aus Graz, wo wir seit 2002 regelmäßig Veranstaltungen machen. Clubnächte, aber auch Konzerte unter dem Namen Big Mama. Beides am liebsten im Forum Stadtpark. Musikalisch bewegen wir uns im UK Bass Gefilde. Und ich würde sagen, das ist nicht das Schlechteste, sich im UK-Bass-Gefilde zu bewegen. Herzlich willkommen bei FM4. Hallo, hallo. Und was man nicht vergessen darf, was gar nicht gesagt worden ist, Disco 404 ist vor allem auch eine Familie. Auf eine gewisse Art. So möchten wir das sehen. Und wir werden nachher auch noch darüber sprechen, wie ihr die Familienmitglieder in den letzten Jahren ausgesucht habt. Eure Partys sind mit von den besten, was man in ganz Österreich besuchen kann. Lasst uns über das Leben, die Locations, Disco 404 und das Elevate Festival reden, aber zuerst spielt euch einmal warm. Wohin geht die musikalische Reise? Was habt ihr vorbereitet für die nächste Stunde? UK Bass? Ausschließlich. Vorbereitet ist, glaube ich, übertrieben. Schauen wir mal, wo es uns hinbringt. Okay, Freestyle. Ja. I like it. Viele haben sich vorbereitet, aber Freestyle ist auch immer sehr, sehr reizvoll. Okay, ich spiele euren Jingle und ihr legt los. Let's do this. FM4 Unlimited. On the decks. Philippa und Zwonko. Disco 404 Elevate Festival Graz. We'll be right back. 404 Unlimited. Tag der DJs und Clubs. On the Decks. Philippa und Zwonko. Disco 404 Elevate Festival Graz. We'll be right back. Unlimited. 24 Stunden. DJs only. On the decks. Philippa und Zwonko. Disco 404 Elevate Festival Graz. We'll be right back. Unlimited. 24 Stunden Clubkultur. Die Kultur in und um Clubs herum ist auch ein Teil vom Elevate Festival. Philippa und Zwonko von Disco 404 und Elevate Festival sind in the mix. Wahnsinn, was das für ein Glück war, dass Elevate im Frühjahr noch stattfinden hat können. Gleich danach ist dann auch schon der Lockdown gekommen. Das war echt knapp. Ich meine, da ist sogar mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich mir gedacht habe, wie knapp kann etwas sein? Aber es ist sich ausgegangen. Wenn ich jetzt schon Leute vom Elevate Festival hier in FM4 Unlimited habe, dann gleich eine Frage dazu. Ich schätze mal, der Rhythmus 2021 wird unterbrochen werden. Aber das Elevate ist ja auch Diskurs zum Beispiel und Entdecken. Und die Ars Electronica, die hat sich da schon was überlegt. Die hat ihre Diskurs-Entdeckungssachen anders gebracht dieses Jahr. Kann man schon was sagen? Elevate 2021, irgendwelche Überlegungen? Ja, also es findet statt, und zwar im März. Und wir sind am Planen. Also nicht so nur viel von Diskursprogramm. Genau, ja. Sowohl okay. Als auch. Okay, das heißt, ihr seid auch informiert, alle Sachen, die es schon gibt, die man einsetzen kann, wie auch schon die ganze Zeit diskutiert wird, dass man im Vorfeld vielleicht Schnelltests macht und so weiter, ihr versucht das alles schon in die Planung mit reinzunehmen. Ja, also wir versuchen vor allem neue Formate zu entwickeln und ein Festival erlebbar machen. Das ist unser großer Wunsch. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich meine, alles kann sich immer auch noch ändern, aber ich nehme auch an, dass ihr da darauf vorbereitet sein werdet. Obwohl ihr sagt natürlich, dass ihr hier am liebsten veranstaltet im Forum Stadtpark. Es gab auch andere Partys, Tagerwerk und so weiter, also mit euch kann man schon noch Sachen entdecken. Graz ist super, hat verschiedene Szenen, ich finde für die Größe sogar wirklich viele Szenen. Es gab immer wieder die Möglichkeit, absolute Superstars zu sehen. Ich habe hier Honey Dijon gesehen, ich habe hier Carl Craig gesehen, aber auch die Local Artists, die ihr auch fördert, mit Disco 404 zum Beispiel. Es gibt Outdoor Locations etc. Es gibt aber auch immer wieder Beschwerden. Ja. Eine Beschwerde in Graz ist zum Beispiel, immer ist alles gleichzeitig und dann ist urlang nichts. Ja, das war leider eine Zeit ein Problem, aber da haben wir uns dann auch abgesprochen. Also da hat es einen gemeinsamen Terminkalender dann gegeben und eigentlich hat sich Graz über die Jahre fast dadurch ausgezeichnet, dass wir uns gut abgesprochen haben intern. Wir sind halt stark vernetzt und fördern uns gegenseitig und ja, also ich meine, ich habe es jetzt schon über viele Jahre gesehen, ich mache das jetzt schon seit 18 Jahren. Ja. Ist mal besser, mal schlechter gegangen. Ja. Aber ich glaube schon noch dran. Wir hatten bis jetzt nur positive Momente. Let's have one rant moment. Ja. Wenn es eine Neustadt gibt, was wäre etwas, das ihr sofort in Graz verbessern würdet, clubtechnisch gesehen? Oder auch outdoor-technisch, Festival, whatever. Ja. Gibt's was? Es braucht wirklich einmal einen Ort wieder, einen Fixpunkt für die Szene. Also ich war gespannt auf die Antworten der anderen DJs, so wen würden sie nach Graz holen und so. Was wäre das Erste, was man machen würde nach dem Comeback? Aber ich frage mich eher, wo man es machen würde. Mhm. Und da sehe ich schon Bedarf, einen großen Bedarf, dass es wieder, ja, so vielleicht wie damals es Niesenberger war, wo es unten dann im Keller Proberäume gegeben hat, ja. Wo sich die Menschen dann getroffen haben, ob zum Proben oder am Abend. Und da ist halt, es war einfach sehr lebendig. Ja, die Niese ist echt ein Verlust, also das haben alle gesagt, oder? Genau, also ich meine, natürlich hat jeder Ort auch Schattenseiten, alles im Leben hat auch Schattenseiten, eh klar. Aber so einen Ort braucht man dringend. Also ich glaube, da gibt es viel mehr Potenzial als Möglichkeiten. Und ja, vor allem kulturpolitisch müssen ja die Gegebenheiten irgendwie wiedergestellt werden, dass sich die Stadt wieder so richtig entfalten kann in diese Richtung. Good talk. Spielen wir weiter, oder? Good talk, let's rock. Philippa und Zwonko, Disco 404, Elevate Festival, in the mix bei FM4 Unlimited.

Es ist ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Gott sei Dank mache ich das nicht jeden Tag, weil sonst wäre mein Leben in ein paar Wochen gefühlt vorbei. Es ist ein Wahnsinn. Es ist 20 Uhr, wir sind seit 15 Uhr auf Sendung. Es fühlt sich an, als wäre gerade irgendwie eine Dreiviertelstunde vergangen. Und mit daran schuld sind unter anderem die DJs, die uns in der letzten Stunde bespaßt haben. Das sind Philippa und Zwonko. Vielen Dank für dieses grandiose Set. Ich wollte euch noch eine Frage stellen, die ich am Anfang schon angedeutet habe. Disco 404 für mich mehr als ein Label, schon auch eine Familie, eine Family Base, immer wieder neue Acts. Wie werden die Familienmitglieder ausgesucht? Die finden von selbst zu uns. Wirklich? Wie cool, man muss gar nichts machen. Nein. Irgendwie geht das so von allein. Ja, vielleicht noch zu erwähnen, abgesehen davon haben wir wirklich eine Familie und auch Kinder waren vielleicht deswegen auch in den letzten Jahren weniger aktiv. Aber mit den Kindern, die größer werden, finden wir auch wieder mehr Spaß und so wird es auch wieder mehr Partys geben in Graz. Das können wir schon mal vorwegschicken. Ihr könnt die Kinder ja schon ein bisschen darauf trainieren, dass sie Agenten von Disco 404 übernehmen. Ja, das. Ich glaube, die hören sogar zu. Ja, genau. Hey Kids, macht mal das Mail-out fertig, bitte. Genau. Meine Lieben, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ein paar Minuten gebe ich euch noch, dann wird das DJ Zepter an Sun People übergeben. Das ist FM4 Unlimited, Tag der DJs und Clubs. Mein Name ist Christian Davidek. Eine Stunde haben wir noch, dann geht's zurück ins Headquarter nach Wien. Where the hell my phone? Huh? How I'm supposed to get home? Okay. Ooh, unlock that. Unlock.